Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 7 bis 9. Überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel, euren Feind, gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ihm sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Macht euch bewusst, dass alle Gläubigen in der Welt diese Leiden durchmachen. Gott segne dieses Wort. Gott kümmert sich. In diesem Bibeltext hier lernen wir mehr, dass Gott sich kümmert um uns Menschen. Und wichtig ist hier zu verstehen, dass wir alle unsere Sorgen eben Gott preisgeben sollen. Ja? Das ist also nicht nur eine Einladung, sondern auch eine Aufforderung, denn Gott kümmert sich um uns. Und soweit, dass wir eben verstehen, im Vers 8, dass der Teufel, ja, wie ein brüllender Löwe umherstreift und nach einem Opfer sucht, was er verschlingen kann. Und wichtig ist zu verstehen, dass obwohl unser Jesus Christus am Kreuz Sünde, Tod und Teufel und alles Böse ein für alle Mal besiegt hat, so ist der Teufel immer noch im Hintergrund aktiv, ja, als gefallener Engel, als Dämon, als gefallener Engel sozusagen, ist er immer noch im Hintergrund. Lasst euch nicht in die Irre führen von Leuten, die sagen, dass es ihn gar nicht gibt, Satan, der Teufel oder so, ja, das ist falsch. Und die Bibel hilft uns hier zu verstehen, dass eben der Satan, der Teufel, nicht allmächtig ist und nicht allgegenwärtig ist. Der Teufel ist nicht allgegenwärtig, der Heilige Geist, unser Jesus Christus, ist allgegenwärtig. Wichtig, dass wir dieses verstehen, den Unterschied. Jesus Christus durch den Heiligen Geist ist in unseren Herzen allgegenwärtig und auch allmächtig. Der Satan ist das nicht. Also das ist das, wo wir dann Gut und Böse haben und also Gottes Güte und Liebe ist in einer anderen Kategorie als das Wesen und Wirken vom Satan. Ja? Aber er ist wichtig, also er ist also versucht uns in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus zu behindern. Und das ist wichtig, dass wir das wahrnehmen und dann eben auch die Einladung hier zu Herzen nehmen, dass Gott sich um uns kümmert, so sehr, dass er uns eben warnt vor all diesen Dingen. Ja, also nehmt euch das zu Herzen, geht nochmal rein in den Epheserbrief, auch im Neuen Testament, Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 10 bis 20, ja, das hatten wir schon mal erwähnt, versteht, dass eben Menschen nicht unsere Feinde sind. Menschen sind nicht unsere Feinde, sondern der Feind, der Teufel ist unser Feind. Menschen sind nicht unsere Feinde. Auch wenn es so aussehen mag, egal was sie tun und sagen, der Feind, der Teufel ist unser Feind. Also nehmt euch das zu Herzen, liest das mal durch. Und wir haben eben diese Gottes Wort als unser Schutz, ja, den wir tagtäglich wahrnehmen und nutzen. Gottes lebendiges Wort, die Bibel. Und wir tun gut daran zu verstehen, dass eben unser Jesus Christus durch das, was er am Kreuz getan hat, uns, wir, die wir ihm folgen, Jesus Christus folgen als reue Sünder, dass uns der Teufel nichts anhaben kann. Er versucht zwar ab und an mal wieder uns in die Versuchung zu führen, aber er ist nicht allmächtig und er ist auch nicht allgegenwärtig, wie gesagt. Das ist nur unser Jesus Christus, sodass wir eben Gott vertrauen können und gut daran tun, diese Bibelverse hier als Beispiel jetzt zu Herzen zu nehmen und uns auch immer wieder daran zu erinnern, besonders in schwierigen Zeiten, dass Gott sich tatsächlich um uns kümmert, so sehr, dass Gott im Fleische, unser Herr Jesus Christus, am Kreuz gestorben ist für uns, weil er sich kümmert und weil er uns liebt mit seiner Agape-Liebe. Es ist eine Liebe, die nur er uns geben kann, die anders ist als menschliche Liebe. Ähnlich ist, aber anders ist und uns auch schützt und hilft von allem Bösen tagtäglich immer wieder aufs Neue uns hilft. Und lieber Jesus, wir danken dir, dass du dich um uns kümmerst. Dein Wille ist, dass alle Menschen, die zu dir kommen, dass wir in Reue, als Reuegesünder zu dir kommen und dass du uns hilfst, uns von der Sünde abzuwenden und uns auch reinigst von der Sünde. Und wir sind dankbar, dass du dich um uns kümmerst und dass wir tagtäglich immer zu dir kommen können, zu jeder Zeit. Denn wir wissen, dass du allmächtig bist und dass du da bist und dass du uns hilfst. Und wir danken dir, Herr Jesus, für dein Wort und die tagtägliche Einladung, immer wieder in dein Wort zu gehen, tagtäglich und in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen. Darauf kommt es an. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies. In Christus' Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.